Joshua generation. Die Josua Generation. That's who we are. Die sind wir. Do you understand what it means? Versteht ihr, was das bedeutet? Let's go to Joshua chapter 1. Gehen wir zu Josua Kapitel 1. Joshua and Jesus. Josua und Jesus. Do you know the connection between the two names? Ihr kennt die Verbindung zwischen den beiden Namen. Jesus is the Greek translation of the Hebrew word Joshua. Jesus ist die griechische Übersetzung von dem hebräischen Namen Josua. So Jesus, his real name was Joshua. Also Jesus echter Name war eigentlich Josua. It was Joshua. Josua oder Joshua. And it wasn't pronounced Joshua because that's the way we pronounce it. Also wurde nicht Joshua ausgesprochen, weil so sprechen nur wir ihn aus. It was pronounced Yeshua. Sondern Yeshua. And from Yeshua we have Jesus from the Greek. Und aus Yeshua wurde dann über die griechische Übersetzung Jesus. But Joshua of old, his name was Yeshua as well. Aber Josua aus dem Alten Testament, sein Name war auch Joshua. Yeshua. But his original name was not Yeshua. Aber sein Originalname war nicht Yeshua. It was Oshea. Sondern Oshea. But Moses called him Yeshua. Aber Mose hat ihn umbenannt in Yeshua. For a reason. Aus einem bestimmten Grund. Because God wanted him to be called Yeshua. Weil Gott wollte, dass er Yeshua genannt wird. Because he's one of the greatest pictures of Jesus in the Old Testament. Weil er ist einer der größten Vorbilder aus dem Alten Testament für Jesus. They even had the same name. Sie hatten sogar denselben Namen. A direct connection. Eine direkte Verbindung. If we turn to Joshua chapter 1, wenn wir zu Josua Kapitel 1 gehen, it says in verse 1, now it came about after the death of Moses that the servant of the Lord, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' servant, saying. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Moses, my servant, is dead. Mein Knecht Mose ist gestorben. Therefore arise, cross this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. So mach dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Moses, my servant, is dead. Mein Knecht Mose ist gestorben. Moses could not go into the promised land. Mose konnte nicht ins verheißene Land hineingehen. Because Moses represented the law. Weil Mose hat das Gesetz repräsentiert. Israel could not enter. Israel konnte nicht hineingehen. Until the law was dead. Bis das Gesetz gestorben war. Until Jesus was commissioned. Und bis Jesus berufen wurde. And when we speak of Jesus, it's the same name for Joshua. Und wenn wir über Jesus sprechen, dann ist es dasselbe Name wie für Josua. So until Joshua was commissioned, also bis Josua berufen wurde, they could not enter the land. Konnten sie nicht in das Land hineingehen. It's the same thing for us. Und das ist dasselbe für uns Next heute. Verse. Every place on which the sole of your feet treads, I will give it to you, just as I have spoken to Moses. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. All these verses have direct application into the New Testament. Und all diese Verse haben eine direkte Verbindung oder direkte Anwendung in das Neue Testament. And even a stronger way. Selbst auf eine sehr starke Art. Because these are promises in Christ. Weil das sind Verheißungen in Christus. They were speaking of the promised land of Israel. Sie sprechen über das verheißene Land Israel. But for us, it speaks of all the promises of God that are in Christ. Spricht es über all die Verheißungen, die wir in Christus haben. The promised land for us are all of God's promises. Das verheißene Land für uns bedeutet alle Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. The promise of purpose. Die Verheißung nach einem Zweck. The power in Acts 1:8. Die Kraft in Apostelgeschichte 1:8. Wait and you will receive power from on high. Wartet und ihr werdet die Kraft von oben empfangen. And you will be my witnesses in Jerusalem. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Judea, Samaria. Judea, Samaria. And all the parts of the world. Und in der ganzen Welt. The furthest parts. Die Teile, die am weitesten weg sind. And today we're going to send Festus out to Liberia. Und heute senden wir den Festus aus nach Liberia. He's leaving for a year. Und er geht für ein ganzes Jahr dorthin. For a whole year. Für ein ganzes Jahr. He, Acts 1:8, you will receive power from on high. Apostelgeschichte 1:8, ihr werdet die Kraft von oben empfangen. And you will be my witnesses. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judea. In Jerusalem und Judäa. Samaria. Samaria. And all the nations of the world. Und alle Nationen der Welt. So today we have a great privilege. We're sending a wonderful servant out. Und heute haben wir das großartige Privileg, einen wunderbaren Diener auszusenden. Every place on which the sole of your feet treads, I will give it to you. Und jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, den werde ich euch geben. Includes Liberia. Und das schließt Liberia mit Just ein. As I spoke to Moses. Wie ich zu Mose geredet habe. From the wilderness and from this Lebanon, even as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, as far as the great sea, toward the setting of the sun will be your territory. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. This promise has not yet been fulfilled. Diese Verheißung wurde noch nicht erfüllt. That's why there's so much trouble in Israel. Deswegen gibt es so viele Schwierigkeiten oder Konflikte in Israel. Because Israel is so, their culture, their mind is so preserved through the diet that God gave them. Weil die Israeliten, die waren so damit beschäftigt mit diesen Essensbestimmungen, die Gott ihnen gegeben hat. They're so smart. Sie sind so klug. They could probably do this themselves eventually. Sie könnten das irgendwann selbst schaffen. But God wants them to do it in Christ. Aber Gott will, dass sie es in Christus machen. And they will not do it without Messiah. Und sie werden es nicht ohne den Messias schaffen. There will be trouble and trouble and trouble and trouble and trouble and more trouble in Israel. Es wird immer Konflikte und Probleme geben in Israel. Until Jesus comes. Bis Jesus kommt. And they recognize Jesus as Messiah. Und sie Jesus als Messias anerkennen. In the book of Zechariah. Im Buch von Zechariah. And the whole nation will weep. Und die ganze Nation wird weinen. As a woman who loses her firstborn. Wie eine Frau, die ihr erstgeborenes Kind verliert. They will recognize the one that they pierced. Und sie werden den erkennen, den sie durchbohrt haben. And this promise that God gave to Joshua so many years ago. Und diese Verheißung, die Gott Josua so viele Jahre vorher gegeben hat. 1500 before Jesus. 1500 Jahre vor Christi. Will be fulfilled in the future yet. Werden in der Zukunft erfüllt werden. But Jesus himself will fulfill it for them. Aber Jesus wird es für sie erfüllen. Because Jesus is the ultimate Joshua. Weil Jesus ist der letztendliche Josua. No man will stand, no man will be able to stand before you all the days of your life. Es soll niemand vor dir standhalten können alle Tage deines Lebens. This applies to us. Und das trifft auf uns zu. Romans chapter 8 verse 28. Römer 8, Vers 28. For we know that God works all things together for the good for those who love him. Weil wir wissen, dass Gott für all jene, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten wirken wird. Just as I was with Moses, I will be with you. I will not fail you or forsake you. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Verse 6. Be strong and courageous. Vers 6. Sei stark und mutig. For you shall give this people possession of the land which I swore to their fathers to give them. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. To possess the promises of God, we've got to be strong and courageous. Um die Verheißungen Gottes in Anspruch zu nehmen, müssen wir stark und mutig sein. There are so many promises, as many as there are, Paul wrote. Es gibt so viele Verheißungen. As many as there are, so viele wie es da gibt. They are all yea and amen in Christ. Sie sind alle ja und amen in Christus. Which means all we have to say is yes, I believe. Let me walk in it. Alles was wir tun müssen ist sagen ja, ich glaube, ich will nur darin gehen. Verse 7. Only be strong and very courageous. Vers 7. Nur sei recht stark und mutig. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Do not turn from it to the right or to the left. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken. So that you may have success wherever you go. Damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. And so we have the New Testament. We have the whole Bible. Und jetzt haben wir das Neue Testament. Wir haben die komplette Bibel. We can see the Old Testament through the light of the New Testament. Wir können das Alte Testament im Lichte des Neuen Testaments sehen. And we study the Bible. Und wir studieren unsere Bibel. You want success? Du willst Erfolg? Meditate on the Bible day and night. Dann meditiere über die Bibel Tag und Nacht. A little bit of the Bible every day, just a verse. Ein klein wenig von der Bibel jeden Tag, vielleicht ein Vers. Something. Ein Absatz, irgendwas. We'll never fulfill our commission. Wir werden niemals unseren Auftrag erfüllen. Unless we are careful. Wenn wir nicht achtsam sind. To do according to the word. Dass wir so handeln gemäß des Wortes. It's so easy. It's so easy to drift into moral light. Es ist so leicht, dass wir in dieses moralische Licht hineingleiten. This is our greatest danger. Und das ist unsere größte Gefahr. That we drift away from spiritual light into moral light. Dass wir hinübergleiten vom spirituellen Licht, vom geistlichen Licht in das moralische Licht. We are good people. Wir sind gute Menschen. But we're not godly. Aber wir sind nicht gottgefällig. People would think we were godly. Menschen denken vielleicht, wir sind Gott gefällig, weil unsere Bibel so groß ist, weil wir sonntags in die Gemeinde gehen. But godliness means dependency on God. Aber Gottgefälligkeit bedeutet Abhängigkeit von Gott. Am I dependent on God? Hänge ich an Gott? Bin ich abhängig von ihm? Or am I so strong that I don't need God? Oder bin ich selbst so stark, dass ich Gott nicht brauche? Verse 8. Vers 8. This book of the law. Dieses Buch des Gesetzes. We could say the Bible. Wir könnten dazu die Bibel sagen. Shall not depart from your mouth. Soll nicht von deinem Mund weichen. From where? Von wo? From your mouth. Von deinem Mund. You've got to speak it out. Du musst sie aussprechen. Remember last week we talked about despair. Letzte Woche haben wir über Verzweiflung gesprochen. And the tragedy of despair. Und die Tragödie der Verzweiflung. And how many people, we all experienced some kind of despair from at some moment. Und wir alle haben in einem Moment unseres Lebens Verzweiflung gespürt. But the only way that we can hinder distress from becoming despair. Aber die einzige Möglichkeit, wie wir Stress oder Anfechtung verhindern können, dass das zur Verzweiflung wird. We've got to have the word in our mouth. Dazu müssen wir das Wort in unserem Mund führen. We've got to be speaking his word. Wir müssen sein Wort aussprechen. Even if our emotions are contrary. Selbst wenn unsere Gefühle uns was anderes sagen. Speak out. Sprich es aus. For God is able. Weil Gott ist fähig. For I can do all things through Christ. Ich kann alles tun durch Christus. I am what I am by his grace. Ich bin, was ich bin durch seine Gnade. God is not a respecter of persons. Gott betrachtet nicht die Person. I mean, I'm not doing so well, but God is not a respecter of persons. Mir geht's gerade nicht so gut oder ich bin darin nicht so gut, aber Gott beachtet nicht die Person. He will pour his grace upon the humble. Er wird seine Gnade über die Demütigen ausgießen. This book shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. So that you may be careful to do according to all that is written. Damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. For then and really only then you will make your way prosperous. Denn und nur dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und wirst Erfolg haben. Und dann wirst du Erfolg haben. We all want to have prosperous lives. Wir alle wollen unser Ziel erreichen. We all want to have success somehow. Wir alle wollen Erfolg haben irgendwann. It comes through meditating on his word. Und es kommt dadurch, dass wir über sein Wort meditieren. And implementing the things that we believe and we read. Und dass wir das anwenden, was wir glauben und was wir lesen. Have I not commanded you, be strong, courageous? Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. There's always a temptation to feel really weak. Es gibt immer den Versuch, dass man sich einfach in diese Schwachheit hineinbegibt. And to feel discouraged, to be afraid. Und dass man Angst hat oder entmutigt ist. God has called us to do what we cannot do. Und Gott beruft uns, das zu tun, was wir nicht tun können. Some people are not going to come to the march because they're afraid. Manche Menschen werden nicht zu diesem Marsch kommen, weil sie Angst haben. Jesus is going to be there. Aber Jesus wird dort sein. That's why I'm gone. Deswegen gehe ich hin. You don't think that Jesus is not going to be at this march? Denkst du vielleicht, dass Jesus nicht bei diesem Marsch kommt? You don't think that he's totally focused? Look at the next verse. 2 Corinthians 2:14. 2. Korinther 2 Vers 14. But thanks be to God. Gott aber sei Dank. Who always leads us in triumph in Christ. Der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. You don't think that Jesus will be at this march? Und glaubst du wirklich, dass Jesus nicht bei diesem Marsch sein wird? He leads us in triumph. Er führt uns im Triumphzug. This was Joshua. Das war Josua. The two things that typified or Joshua characterized him. Zwei Dinge, die typisch oder charakteristisch für Josua waren. He was constantly in warfare. Er war immer im Kriegszustand. And triumphing. Und hat immer gesiegt, he was triumphiert. Always, always, always triumphing. Er hat immer gesiegt, er war immer im Triumph. Until there was peace in all of Israel. Bis endlich Frieden in ganz Israel war. This was Joshua. Das war Josua. If you read the story of Joshua, you don't find any mistake that Joshua made. Wenn du das Buch Josua durchliest, dann findest du keinen einzigen Fehler, den er gemacht hat. No big personal sin. Keine einzige persönliche große Sünde, die like er gemacht David hätte. Or Solomon so wie or David these guys, oder Salomon oder die anderen. Or Abraham or, oder Abraham. Nothing about Joshua because he's the type of Christ. Nichts ist dabei über Josua, weil er ist ein Typus für Christus. He leads us in triumph. Er führt uns im Triumph. Jesus ist auf der Erde im Geist. Jesus ist im Geiste auf der Erde. He is leading us in triumph. Und er führt uns im Triumph. Always leads us in triumph in Christ. alle Zeit für unseren Triumph in Christus. And manifests through us the sweet aroma of the knowledge of him in every place. Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. That's in the family. Das ist in der Familie. It's on the job. In deiner Arbeit. That's in the school. In der Schule. That's in the church. In der Gemeinde. That's in Austria. In Österreich. That's in Romania. In Rumänien. That's in Germany. In Deutschland. That's in Liberia. In Liberia. Everywhere we go. Überall wo wir hingehen. God wants to pour out of us the sweet life of Jesus. Gott lässt, also gießt denn das süße Leben Jesus aus uns aus. But people don't meditate on the Bible. Aber die Menschen meditieren nicht mehr über die Bibel. And the result is, und das Resultat davon that ist, we slip from spiritual light back into moral light. Ist, dass wir vom moralischen Licht, also vom geistlichen Licht in das moralische Licht hinübergleiten. Is there another verse? Hebrews chapter 4, verse 8 and 9. Hebräer Kapitel 4, Vers 8 und 9. Now the writer of Hebrews recognizes that Joshua was a picture of Jesus. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat erkannt, dass Josua ein Bild für Jesus ist. For if Joshua, the old Joshua, had given them rest, he would have not spoken of another day after that. Denn wenn Josua aus dem Alten Testament sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. What's he talking about? Worüber redet er da? Joshua brought in a physical rest in the land. Josua hat so einen physische Ruhe in das Land hineingebracht. A military rest. Eine Ruhe, die durchs Militär erzeugt wurde. And when we were in Israel, we were right there where Joshua was camping. Und als wir damals Israel besucht haben, waren wir genau da, wo Josua gelagert the war. The altar that Joshua sacrificed was right there. Und der Altar, wo Josua sein Opfer gebracht hat, war immer noch da. And where Israel was camping around was right there. We were right there. It's like this. Und da, wo Israel drumherum gelagert war, war genau dort. I mean, in der Mitte. Joshua was probably standing on this rock right here. Und Josua ist vielleicht genau auf diesem Felsen gestanden, genau hier. But he did not bring them a spiritual rest. Aber er hat ihnen keine geistliche Ruhe gebracht. There's another rest. Also es gibt noch eine andere Ruhe. He would not have spoken of another day. Also er hätte nicht von einem anderen Tag gesprochen. So there remains a Sabbath rest for the people of God. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Two more verses. For the one who has entered his rest has himself also rested from his works. Die nächsten zwei Verse. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Moses, my servant, is dead. Mein Knecht Mose ist gestorben. Moses cannot enter the promised land. Mose kann nicht das verheißene Land betreten. If we are not really, really, really careful about this spiritual light, moral light thing, wenn wir nicht wirklich achtsam darauf sind bezüglich dieses geistlichen Lichts und dem moralischen Licht, it's possible that you spend your entire Christian life outside the promises of God. Ist es möglich, dass du dein gesamtes christliches Leben außerhalb der Verheißungen Gottes verbringst? Outside of realizing them. Außerhalb davon, dass du sie wirklich erkennst, things don't work to the good for you. Die Dinge wirken für dich nicht zum Guten. Jesus is not your strength. Jesus ist nicht deine Stärke. You can't find the peace that passes understanding. Du findest diesen Frieden nicht, der den Verstand Where übersteigt. Is the joy that's unspeakable? Wo ist diese unaussprechliche Freude? Come unto me and I will give you rest. Kommt her zu mir und ich gebe euch Ruhe. I am meek and humble of heart. Ich bin sanftmütig und von Herzen Where demütig. Are all these promises? Wo sind all diese Verheißungen? If we don't get that spiritual light, moral light issue settled, wenn wir es nicht schaffen, dieses geistliche Licht, moralische Licht da irgendwie auf die Reihe zu bekommen, you will constantly, constantly grieve the Holy Spirit. Dann wirst du die ganze Zeit den Heiligen Geist betrüben. Back in the days of Paul, in den Tagen von Paulus, Paul was preaching about the grace of God. Da hat Paulus über die Gnade Gottes gesprochen. The Jewish Christians said, und die jüdischen Christen haben gesagt, that's great. Das ist großartig. But you've got to be circumcised too. Aber ihr müsst euch auch beschneiden lassen. It just seemed like an easy thing. Es sieht so nach so einer Kleinigkeit aus. Paul, this is like, why do you have to be so difficult? Paulus, warum musst du das so schwierig machen? It will make the whole message so easy. Es würde die ganze Botschaft so vereinfachen. We can incorporate all the Jews, they'd be so happy. Wir könnten alle Juden mit einschließen, die wären so froh. If we had all the Gentiles be circumcised. Wenn wir den Nationen sagen, sie sollen sich beschneiden lassen. And Paul said this. Und Paulus sagte Folgendes. Ich sage euch, if you're going to get circumcised, wenn ihr euch beschneiden lässt, to add to your spirituality, um eurer Geistlichkeit hinzuzufügen, you have fallen from the grace of God. Dann seid ihr von der Gnade Gottes weggefallen. You have fallen from the grace of God. Dann seid ihr von der Gnade Gottes weggefallen. It happens so quick. Und das geht so schnell. Galatians chapter 3. Galater Kapitel 3. Who has bewitched you? Wer hat euch verhext? Who gave you the Holy Spirit? Wer hat euch den Heiligen Geist gegeben? Did God give you the Holy Spirit because you believed or because you were doing something good? Hat Gott euch den Heiligen Geist gegeben, weil ihr geglaubt habt oder weil ihr etwas Gutes getan habt? And Jesus wants to lead us in triumph. Und Jesus möchte uns im Triumph herumführen. We are the Joshua generation. Wir sind die Josua Generation. But Moses will not enter the land. Aber Mose wird das Land nicht betreten. If you think God loves you because you're good, you're mistaken. Wenn du denkst, dass Gott dich liebt, weil du Gutes tust, dann liegst du falsch. Because if you believe that, weil wenn du das glaubst, you'll have a couple of good days. Dann hast du vielleicht ein paar gute Tage. God loves me today. I read my Bible. Hey, Gott liebt mich heute, weil ich habe meine Bibel gelesen. I went to church twice. Ich bin heute zweimal in den Gottesdienst gegangen. I watched a message online in the afternoon. Am Nachmittag habe ich mir eine Botschaft online angeschaut. God loves me, boy. Gott liebt mich. I can feel it. Ich fühle es. Ich fühle es. But how about on Tuesday? Aber wie schaut's am Dienstag aus? When you didn't do very good. Wenn du nicht so viel Gutes getan hast. Then you don't sense the love of God because everything is conditioned on your behavior. Und du spürst die Liebe Gottes nicht, weil es immer von deinem Verhalten abhängt. Romans chapter 9. Römer Kapitel 9. Esau I hated and Jacob I loved. Den Esau habe ich gehasst, aber Jakob habe ich geliebt. But Esau was the good guy. Aber Esau war eigentlich der gute Kerl. Jacob was the liar. Jakob war der Lügner. The manipulator. Der Manipulierer. The thing about Jacob was that he wanted God. Das Ding am Jakob war, dass er wirklich Gott wollte. And God loved him because he wanted God. Und Gott hat ihn dafür geliebt, weil er Gott wollte. The older brother in the story of the prodigal son. Der ältere Bruder in der Geschichte vom verlorenen Sohn. He was lost not in spite of his goodness. Er war verloren nicht wegen seiner Güte oder Not Gutsein. In spite, nicht trotz. Nicht trotz. He was lost because of it. Sondern er war wegen seinem Gutes tun verloren. And many times our Christian life is frustrated. Und oftmals sind wir in unserem christlichen Leben frustriert. Our Christian life is frustrated. Unser christliches Leben ist frustrierend. Not because we're bad, nicht weil wir schlechte but Dinge because machen, we're good. Sondern weil wir gut sind. We're frustrated because we're good. Wir sind frustriert, weil wir gut sind. And we have confidence in our goodness. Und wir haben Zuversicht in den guten Dingen, die and wir tun. And we can't enter the land. Und wir kommen nicht in das verheißene Land. Because it's only accessed by grace. Weil es wir kann nur durch die Gnade betreten I'm telling werden. You, I'm telling you, I'm telling you. Und ich sage es euch. The greatest frustration for Christians is their own goodness. Die größte Frustration für die Christen sind ihre eigenen guten Taten. This is the whole story of the prodigal son. Und das ist die ganze Geschichte vom verlorenen Sohn. The focus ended on the older brother. Der Fokus der Geschichte hat damit geendet, dass man sich auf den älteren Sohn gerichtet hat. Weil er war verloren wegen den guten Taten, die Moses er getan hat. Mose kann nicht in das Land hinein. We need to check our hearts. Wir müssen unser Herz überprüfen. And say, Lord, am I trusting my goodness? Und den Herrn fragen, vertraue ich auf meine eigene Gutheit oder dass ich Gutes tue? We can measure this. Wir können das messen. In the way that we look at people. Indem wir darauf achten, wie wir auf andere Leute schauen. Am I who I am by his grace? Bin ich, wer ich bin, durch seine Gnade? If I am who I am by his grace, wenn ich der bin, der ich bin, durch seine Gnade, then I let others be who they are by his grace. Dann lasse ich andere so sein, wie sie sind, durch seine Gnade. Especially if I'm doing ministry work. Besonders dann, wenn ich im Dienst tätig bin. If people don't want to help me, wenn Menschen mir nicht helfen wollen, in whatever I'm doing, in egal was ich mache, it's all by grace anyway, und es sowieso nur um die Gnade geht, so instead of pressuring people, und bevor ich Leute unter Druck setze, you pray. Betest du. We say, Lord, I need help. Und wir sagen, Herr, ich brauche Hilfe. Only you can touch the heart of people. Nur du kannst die Herzen von Menschen berühren. Lord, we're going out on the street to do the Jesus March for you. Herr, wir gehen auf die Straßen, um den Jesusmarsch für dich durchzuführen. Holy Spirit, fall like a blanket across this country. Heiliger Geist, fall runter wie eine Decke auf das ganze Land. And speak to hearts. Und sprich zu den Herzen. Speak to hearts. Sprich zu den Herzen. Tell people to come. Sag den Menschen, dass sie kommen sollen. So then when 12, 15, 17,000 people show up. So dass wenn 12, 15 oder 17,000 Menschen kommen. We say, where did they come from? Wir uns fragen, wo kommen die alle her? And Jesus says, I am the captain. Und Jesus sagt, ich bin der Kapitän. I am the one who leads. Ich bin derjenige, der anführt. When Joshua in the Old Testament was walking somewhere from to Jericho, als Josua im Alten Testament Richtung Jericho ging, suddenly there was a man. Da stand plötzlich ein Mann vor ihm. Who had a sword? Der ein Schwert in der Hand hatte. Joshua said. Und Josua fragte ihn. Are you for us or against us? Bist du für uns oder gegen uns? And the man said. Und der Mann sagte. I am the captain of the host. Ich bin der Anführer der Herrscher. And Joshua fell on his face. Und Josef fiel auf sein Angesicht. And the captain said. Und der Kapitän sagte, der Anführer. Yeah, it's great, but take off your shoes. Das ist gut, aber zieh deine Schuhe noch aus. Yeah, I like that, but take the shoes off. Das gefällt mir, aber zieh trotzdem deine Schuhe aus. Take your shoes off. Why? Warum sollst du deine Schuhe ausziehen? Because in those days, if you didn't have shoes, weil in der damaligen Zeit, wenn du keine Schuhe anhattest, there were no roads like we have. There was no sidewalks. Da gab es keine Straßen, wie wir hatten, oder keine Gehsteige. Everything was pebbles and stones and. Überall waren diese Kieselsteine oder Kieselsteine. If you didn't have shoes on, you had no confidence. Wenn du keine Schuhe anhattest, dann hattest du auch keine Zuversicht. Especially going into battle. Besonders dann, wenn du die Schlacht ziehen sollst. Stepping on sharp items. Wenn du da auf scharfe Gegenstände trittst. Take your shoes off. Zieh deine Schuhe aus. Take off your self-confidence. It's all about me. Zieh deine Selbstzuversicht, deine Zuversicht aus. You're on holy ground. Du stehst hier auf heiligem Boden. And on holy ground. Und auf heiligem Boden. It's all about me. Da geht es nur um mich. Not about you. Nicht um dich. Take your shoes off. Zieh deine Schuhe aus. And this is how we enter the land. Und so gehen wir in das Land hinein. Many, I'm telling you, I believe that the majority of Christians won't understand this their whole life. Und ich sage euch, dass die Mehrheit der Christen das ihr ganzes Leben lang nicht verstehen they wird. Will spend their whole life. Sie werden ihr ganzes Leben damit verbringen, not to be bad and trying to be good. Dass wenn damit ihr Leben verbringen, dass sie probieren, nicht schlecht zu sein, sondern gut zu sein. Instead of trying not to be indifferent to God and being dependent on Him. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, dass sie Gott gegenüber nicht gleichgültig sind, sondern von ihm abhängig sind. Will I be good? I'll be better. Wenn ich gut bin, dann werde ich besser sein. If I'm dependent on God, I'll be a better person. Wenn ich abhängig bin von Gott, dann werde ich sogar eine bessere Person sein, besserer Mensch sein. And here's the formula. Und hier kommt die Formel. Only God is good. Nur Gott ist gut. Someone said to Jesus, "Good master." Jemand hat Jesus mal guten Lehrer genannt oder guten Herrn. Jesus was good. Jesus war gut. But he said to the guy, "Only God is good." Und er sagt zu dem Mann, nur Gott ist gut. God is good. Gott ist gut. I am who I am by his grace. Ich bin, wer ich bin, durch seine Gnade. And by his grace I do good things. Und durch seine Gnade mache ich gute Dinge. Only God is good. Nur Gott ist gut. And I do good things by grace. Und ich mache gute Dinge durch seine Gnade. And that's my life. That's our life. Und das ist mein Leben. Das and ist unser we will Leben. Find that Jesus is always there. Und wir werden sehen, dass Jesus immer da ist. If we walk in faith. Wenn wir im Glauben gehen. And even when we feel like we're not good. Und auch wenn wir spüren, dass wir nicht gut sind. We get somewhere on our knees and we say, Lord. Dann gehen wir auf unsere Knie und sagen, Herr. Forgive me. Cleanse me. Vergib mir, reinige mich. I mean, I've prayed that prayer 10,000 times. 100,000. Lord, forgive me, cleanse me. Ich habe dieses Gebet mindestens schon 100,000 Mal gebetet. Herr, vergib mir und reinige mich. I've got too much to do to sit right here. Ich habe viel zu viel zu tun, um einfach nur da zu sitzen. And then you realize that he uses you even more. Und dann erkennst du, dass er dich noch mehr verwendet. And you're thinking he's only going to use me a little bit because I've had such a difficult week. Und du denkst, er konnte mich nur ganz wenig verwenden, weil ich so eine schwierige Woche hatte. Lord, I'm in such need of you. Herr, ich brauche dich so sehr. Just help me a little bit. Hilf mir nur ein bisschen. Because I've not been so good. Weil ich nicht so gut bin. And all of a sudden he just drops a bomb out of heaven and it's like, what's all this about? Und auf einmal kommt das runter wie eine Bombe und du fragst dich, was ist da los? It's all about my grace. Es geht nur um meine Gnade. Not about you. Nicht um dich. We want to be good people. Wir wollen gute Menschen sein. By his grace. Durch seine Gnade. Actually, we just want to do good stuff. Wir wollen immer gute Dinge tun. We want to help people. Wir wollen Menschen helfen. Wir wollen dienen. All of our life. Das ganze Leben hindurch. In any way we can. Auf jede Art und Weise, we want to find our gift, our passion. Wir wollen unsere Gabe und unsere Leidenschaft kennen. And this is why I'm so blessed by Festus this morning. Und deswegen bin ich heute so sehr durch Festus gesegnet. But not just Festus, but by Avi. Sondern nicht nur durch Festus, sondern auch durch die Evi. Because Avi is totally behind him. weil Evi wirklich absolut hinter ihm steht. It's a big sacrifice to see your husband leave for a year. Und es ist ein großes Opfer, dass sie ihren Mann ein Jahr gehen. So let's have Festus come up right now. Lass uns den Festus auf die Bühne holen. And tell us what he's going to do. Damit er uns erzählt, was er machen wird. Give a big hand to Festus. Festus is also one of the elders in the church. Festus ist auch ein Gemeindeältester. On a senior leadership team. Und ein Senior Leiterschaftsteam. Thank you so much. Danke so sehr. I want to tell you my mission in Liberia. Ich möchte euch gerne über meine Mission in Liberia erzählen. For those who don't know me, my name is Festus. Diejenigen von euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Festus. I'm from Nigeria. Ich komme ursprünglich aus Nigeria. Not from Liberia. Nicht aus Liberia. I'm married. Ich bin verheiratet. I have 3 children. 3 Kinder. I'm a scientist in agriculture. Und ich bin ein Landwirtschaftswissenschaftler. And I work with the Austrian Federal Ministry of Agriculture. Und ich arbeite für das österreichische Amt für Landwirtschaft. As you all know, we've been very active in Liberia. Wir waren schon sehr aktiv in Liberia. CIG, we've acted in Liberia in many ways. Und wir haben viele verschiedene Projekte in Liberia gemacht. We built schools and helped teachers. Wir haben Schulen gebaut und Lehrern geholfen. We've built churches, we've helped pastors. Wir haben Gemeinden gebaut und den Pastoren geholfen. We've also built clinic in Liberia. Und wir haben sogar eine Klinik gebaut in Liberia. We also invest in agriculture. Aber wir haben auch eben in die Landwirtschaft investiert. So we've been very active in Liberia. Und wir sind sehr aktiv in Liberia. And I'm also privileged to be in Pastor Rob's team to serve you in the leadership. Und ich bin privilegiert, dass ich in Pastor Rob's Team euch dienen darf. Danke, Pastor Rob. In der Leiterschaft. Danke, Pastor Rob. I used to go to Liberia for 2-3 weeks. Ich bin bisher immer für 2-3 Wochen nach Liberia gegangen. This time I'm going there for 12 months. Und dieses Mal gehe ich für 12 Monate. All our activities in Liberia. Alle unsere Aktivitäten in Liberia. Are being watched by many organizations and universities. Standen unter Beobachtung von verschiedenen Organisationen und auch Universitäten. Many schools and colleges have been watching what we are doing. Medizinschulen und Universitäten haben darauf geachtet, was wir da machen. They have been asking me, how do you do this? Und sie haben mich gefragt, wie machst du diese Dinge? And some of them have been looking for a way to get to CIG. Und sie haben irgendwie probiert, eben einen Weg zur CIG zu finden. One of the universities is the Cuttington University. Und eine dieser Universitäten ist die Cuttington Universität. This is one of the oldest universities in Africa. Das ist eine der ältesten Universitäten in Afrika. It's a private university. Es ist eine Privatuniversität. It's also a Christian oriented. Und es ist christlich orientiert. No. Back, yeah. This university was destroyed during the war. Während des Krieges wurde diese Universität zerstört. Charles Taylor used here as a den for his rebels. Und Charles Taylor hat das eben als Station für seine Rebellen verwendet. They destroyed the amenities. Sie haben die ganzen Gebäude zerstört. They destroyed the libraries. Die Büchereien. The laboratories. Die Labore. The system was destroyed. Und das ganze System war zerstört. This university was made for agriculture alone for Liberia. Und diese Universität war für Landwirtschaft gebaut worden. For Liberia, Senegal, Guinea and Sierra Leone. Also für Liberia, Senegal, Sierra Leone. Since 2012. Seit 2012. They've been calling me to help to as a visiting professor. Seit 2012 kontaktieren sie mich und fragen mich, ob ich ihnen helfen kann und als Gastprofessor dort lernen könnte. I told them I need 3 things to be to hear from God. Und ich habe ihnen gesagt, ich muss 3 Dinge von Gott hören. One, from my wife. Erstens für meine Frau. When she says no, then I'm not coming. Wenn sie Nein sagt, werde ich nicht gehen. Two, from the church. Nummer 2, von der Gemeinde. I spoke with Pastor Rob, I spoke with Otmar, I spoke with the Liberia team. Ich habe mit Pastor Rob, mit Otmar und dem Liberia-Team geredet. I even took Pastor Rob to this Liberia to see it. Ich habe sogar Pastor Rob das letzte Mal in Liberia dahin geführt, damit er das sieht. They gave me their blessings. Und sie haben mir alle ihren Segen gegeben. The third one. Das dritte. I told I'm going to tell the Ministry of Agriculture to give me 1 year free. Ich muss dem österreichischen Ministerium für Landwirtschaft muss ich von ihnen hören, dass sie mir 1 Jahr mich freistellen. If they all say no, then I'm not going. Wenn sie nein sagen, werde ich nicht gehen. So I spoke to my boss. Ich habe mit meinem Chef gesprochen. He said, Festus, if I don't let you go, you will go anyway. Und er sagt zu mir, Festus, wenn ich dich nicht gehen lasse, wirst du trotzdem gehen. I know you are very stubborn. Ich kenne dich und ich weiß, du bist sehr stur. But if you go. Aber wenn du gehst, and you sign with me that you are coming back, und du mir versicherst und unterschreibst, dass du zurückkommst, then I bless you to go. Dann segne ich dich, damit du gehen kannst. So, all this. So I think I was able to hear from God. Und also ich habe wirklich gespürt, ich höre da von Gott. It's wonderful. So this organization, this organization. Diese Organisation. This organization is meant for recruiting experts and specialists for universities in Liberia. Es gibt diese Organisation, die kümmert sich darum, dass sie Spezialisten für diese Universitäten finden in Liberia. They are called AHEAD. Und diese Organisation heißt EHELD. Excellence in Higher Education for Liberian Development. So herausragende höhere Entwicklung für Liberia, für die liberianische Entwicklung. Their job is to search for experts and search for people that are really ready to support Liberian universities. Also sie suchen wirklich Experten, die bereit sind, Liberia zu helfen. They'll be calling me, telling me, please, Festus, we have seen what your church is doing here. We've seen what you are doing. Please come and help us build this university. Und sie haben mich angerufen und mich kontaktiert und gesagt, Festus, wir sehen, was du gemacht hast. Bitte komm so und hilf uns. This is the leader of the organization. Und das ist der Leiter dieser Organisation. I was fortunate to be with him this year. Und ich hatte das Glück, ihn kennenzulernen dieses Jahr. I shall tell you what I am going to do in Liberia. Ich werde euch kurz einen Überblick geben über die Dinge, die ich tun werde in Liberia. I have almost three tasks. Ich habe drei verschiedene Aufgabengebiete. One of the tasks is das erste. Management training. Management training. What does that mean? Was bedeutet das? If you know about Liberia, you will know the people don't have sort of management like. We have in Austria here. Also wenn ihr nach Liberia geht oder die Leute kennt, dann wisst ihr, sie haben eine andere Auffassung von Management als wir hier. They are not very concerned about the time. Also ihnen sind die Zeiten ziemlich egal. They are not very concerned about what do I do now and what do I do tomorrow. Und sie beschäftigen sich nicht sehr damit mit den Dingen, die sie heute machen müssen und den Dingen, die sie vielleicht erst morgen machen können. But they know what to do, but they don't have it under their control. Also sie wissen, was sie zu tun haben, aber nicht in welcher Reihenfolge. So my job is to see how can I use this small thing I learned from Austria to support them. Und meine Aufgabe ist, wie kann ich das, was ich in Österreich gelernt habe, verwenden, um sie zu unterstützen. Also in area of farm management. Das nächste Bereich ist Farm Management. What to produce? Was kannst du produzieren? Why am I producing what I'm producing? Warum produzierst du, was du produzierst? Is the market right? Is the market ready for this production? Ja, ist der Markt bereit für diese, was immer du produzierst? So this is just part of my job. Und das ist auch Teil meiner Aufgabe. Second job. Das zweite Bereich. Research work. Ist Forschungsarbeit. What do I mean there? Was mache ich dort? When we were there this year, Pastor and myself. Dieses Jahr waren Pastor Rob und ich. We built aquaponic. Haben wir ein Aquaponik gebaut. This is a system of rearing fish and vegetable in one system. Das ist eben ein System, wo du Fischzucht und Pflanzenzucht verbindest. So before I went there, I tried it here in Vienna. Und bevor ich dorthin gegangen bin, habe ich das hier in Wien ausprobiert. So today Georgie is helping me to manage it. Und heute hilft mir noch der Georgie, dass das eben läuft. But what do I do with my production? Aber was mache ich mit meinem Produkt oder so Produktion? One of my job is to help them for marketing. Und das zweite ist eben, dass ich ihnen helfe eben mit dem Marketing. What do I do with the fish? Do I do smoking or do I do drying or do I do? Also wie bereite ich den Fisch auf? Räuchere ich ihn oder lasse ich ihn einfach nur trocknen? So the idea behind is that the students must be able to have a project work before they leave the university. Und das Ziel ist, dass die Studenten wirklich das Projektdenken haben, bevor sie die Universität verlassen. The most difficult job that I'm going to do in Liberia is my third task. Aber der schwierigste Aufgabenbereich ist dieser dritte Bereich. We all know that 90% of these students were formerly children soldiers. Wir wissen, dass 90% der jetzigen Studenten waren früher wahrscheinlich mal Kindersoldaten. They have negative experience. Sie haben negative Erfahrungen machen müssen. At least they've lost one or two persons in their family. Sie haben mindestens ein oder zwei Personen im Krieg verloren. They've lost friends and relatives. Sie haben Freunde und Verwandte verloren. Most of them were killing because they just want to survive. Und viele von ihnen haben wahrscheinlich getötet, weil sie überleben wollten. Now they want to study. Und jetzt wollen sie studieren. So they just have to work on their past. Und sie müssen sich aber mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und daran arbeiten. One of my job is to work on this structure. How can I help them? Und meine Aufgabe ist, wie kann ich ihnen dabei helfen? Spiritually, geistlich, mentally, personally? Also persönlich oder menschlich? How can I make friends with them? Wie kann ich ihnen dienen? So I will be living in the campus and I will be working with them to develop their visions. Und ich werde am Campus leben und mit ihnen arbeiten, dass sie ihre Visionen bekommen. I know I can't do this without the help of God. Und ich weiß, ich kann das unmöglich machen ohne der Hilfe Gottes. I know I can't do it without his mercy. Ich weiß, ich kann es nicht ohne seine Barmherzigkeit schaffen. You see, most of these students were children soldiers. Ihr seht, dass viele dieser Studenten waren Kindersoldaten. These children were told that if you go to war, that the government soldiers kill your parents. Man hat ihnen gesagt, ihr müsst in den Krieg ziehen, weil die Regierungssoldaten haben eure Eltern getötet. And this is time for you to do revenge. Und jetzt ist die Zeit der Rache gekommen. You have to fight with us. Ihr müsst mit uns mitkämpfen. I had an experience this year in Liberia. Ich hatte dieses Jahr habe ich eine Erfahrung gemacht in Liberia. I was in the campus. Ich war auf diesem Campus. We had dinner in the evening. Wir hatten ein Abendessen. In the restaurant. In einem Restaurant. So they were serving us as professors. Und sie haben uns da die Sachen serviert. It was very beautiful. It was very good. It was one young lady. She was very hardworking. Das war eine Frau, die das alles vorbereitet hat. Die hat eben sehr viel Arbeit da reingesteckt. Das war wirklich wunderschön. In the morning we had breakfast. In der Früh hatten wir dann Frühstück. I heard her screaming behind the kitchen. Und ich höre Schreien hinter der Küche. She was screaming, she was shouting, leave me in peace, leave me in peace. Sie hat eben geschrien, lass mich in Frieden, lass mich in Frieden. All of a sudden she went outside and started crying. Und sie ging raus und hat angefangen zu weinen. As you know me, I love people that I just went to her. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich dann sofort zu ihr hingegangen bin. What is going on? Ich habe sie gefragt, was ist los? She said that she has a problem. Sie hat gesagt, sie hat ein Problem. She was a commander in the army when she was 10. Sie hat gesagt, im Alter von 10 Jahren, da war sie ein Commander in der Armee. I was commanding many soldiers. Sie hat viele Soldaten befehligt. Now people are telling me what to do. Und jetzt sagen mir die Leute, was ich zu tun habe. I can't take this. Und ich trage das nicht. So, but I told you the war is over. Und ich habe gesagt, aber der Krieg ist vorbei. She said, I know. Ich weiß. It comes always. Aber es kommt immer wieder auf. So, these are part of my students. Und das sind ein Teil meiner Studenten. So, how can I do it then? Und wie kann ich das machen? So, I need your prayer, I need your help, I need God's wisdom. Und ich brauche eure Gebete und eure Hilfe. So, this program of working out the past is already functioning in Liberia. Dieses Programm, dass man die Vergangenheit aufarbeitet, das gibt's schon in Liberia. I'm just going to assist them and bring my input. Ich assistiere dieses Team und ich probiere meinen Input da hereinzubringen. This lady there is working on gender problem. Und diese Frau dort arbeitet an diesen Gender-Problemen dort. She's trying to make sure they understand the women and the women understand the men. Und sie arbeitet daran, dass die Männer die Frauen besser verstehen und umgekehrt. So my job is to assist the team. Und meine Aufgabe ist es, dieses Team zu unterstützen. And to assist the university for managing the whole system. Und die Universität zu unterstützen, dass man dieses ganze System besser managen kann. I know it won't be easy for me. Und ich weiß, es wird nicht leicht sein für mich. Because I've been there myself, I've seen them. Und es wird leicht sein für mich, weil ich sie schon gesehen habe. Next photo. So, what do I need? Was benötige ich? Your prayers. Eure Gebete. I need your support. Eure Unterstützung. If you think of Liberia, think of Festus. Wenn ihr an Liberia denkt, dann denkt an den Festus. I'm going to the jungle. Ich gehe in den Dschungel. I don't know what's going to happen there. Und ich weiß nicht, was dort passieren wird. Somebody told me there's Ebola in Liberia. Jemand hat mir erzählt, dass es gerade ein Ebola-Ausbruch ist in Liberia. To myself, the only fear I have. Und die einzige Angst, die ich habe, is my wife. Ist meine Frau. Could be like that. So, please help me to help these students. Bitte helft mir, diesen Studenten zu helfen. Most of them are working to support themselves. Die meisten müssen arbeiten, um sich selbst zu unterstützen. They can't pay their school fees. They cannot pay their school fees. Sie können ihre Schulgebühr nicht zahlen. I'm sure I'm going to use my pocket money to support them, to give them blessings. Ich weiß, dass ich eben mein Taschengeld oder mein eigenes Geld verwenden werde, um sie zu unterstützen. Our partner CRCA is still there. Und unsere Partnerorganisation, die CRCA, ist noch immer dort. I shall also support this organization when I'm needed. Und ich werde auch diese Organisation unterstützen, wenn ich benötigt werde. But I'm not going there for CRCA alone. Also ich gehe aber nicht eben wegen der CRCA alleine hin. I will help them in farm management if they need me. Ich werde ihnen beim Farmmanagement helfen, wenn sie mich brauchen. Church services. In Gottesdiensten. Workshop with teachers and pastors. Oder ich werde so Workshops halten mit Lehrern und Pastoren. Otmar was very interested that I should have a car to be traveling up and down. Der Otmar war sehr daran gelegen, dass ich dort ein eigenes Auto haben werde, damit ich herumreisen kann. I shall do my best. Ich werde mein Bestes tun. I want to thank you for your support. Und ich danke euch für eure Unterstützung. Especially my wife. Ganz besonders meiner Frau. Pastor Rob, thank you very much. Und danke, Pastor Rob. Ottmar, du bist großartig. Ottmar, du bist großartig. Great. Gerti, danke. Und danke, Gerti. Und Liberia-Team, danke schön. Dem Liberia-Team danke ich auch. I have a video for you, very short video. Ich habe noch ein kurzes Video für euch. If you want it. Wenn ihr es sehen wollt. This video is a summary of what I've been doing and what I'm going to do in Liberia. Das ist eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich schon gemacht habe in Liberia und was ich tun werde. Georgie was so nice to put that together for me. Und Georgie war so nett und hat das für mich zusammengestellt. Kann ich bitte für das Video? Thank you so much. Danke so sehr. Received Jesus in your life. Vielleicht sind Sie heute Morgen hier und Sie haben Jesus noch nie in Ihr Leben eingeladen. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. All these signs are true. All diese Schilder sind, sagen die Wahrheit. And but you need to put your faith in him by you need to put your trust in him by faith. Aber du musst auf ihn dein Vertrauen setzen im Glauben. He died on a cross for us. Er starb am Kreuz für uns. For you. Für dich. He is alive. Er ist lebendig. He knows your name. Er kennt deinen Namen. Where you're sitting. Und wo du sitzt. Your circumstances. Deine Umstände. Pray with me this morning and receive him into your life. Bete heute Morgen mit mir und nimm ihn in dein Leben auf. It begins with a simple prayer. Es beginnt mit einem ganz einfachen Gebet. Are we ready? Jesus. Jesus. Forgive me. Vergib mir. All of my sin. All meine Sünden. And come into my life. Komm in mein Leben. Can you say that? Jesus. Können Sie das sagen? Jesus. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen, that I might see you, damit ich dich erkenne, that I might experience you, damit ich dich erfahre. Can you pray that? Jesus, open my eyes. Kannst du das beten? Jesus, öffne meine Augen. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. And give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk oder die Gabe des ewigen Lebens. I pray. Darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. If you've said that prayer for the first time today, wenn Sie dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet haben, then come to the front. We have prayer. Dann kommen Sie im Anschluss nach vorne. Wir haben dort Gebet. And that's the best decision you could ever make. Und das ist die beste Entscheidung, die Sie machen können. And this morning, in the prayer time, we got a word. Heute Morgen in der Gebetszeit haben wir ein Wort bekommen. So I'd just like to pass it on to you. Und das möchte ich euch gerne weitergeben. And it goes with the message. Und das hat zu tun mit der Botschaft. So, what are you basing your life on? Worauf berührt dein Leben? Your life is based on his grace. Dein Leben beruht auf seiner Gnade. Say that everything I am is because of his grace. Sag, all das, was ich bin, beruht auf deiner Gnade oder ist durch deine Gnade. And your life is based on his righteousness. Und dein Leben beruht auf seiner Gerechtigkeit. Not your own righteousness. Nicht deine eigene Gerechtigkeit. Not your own goodness. Nicht deine eigenen Gutes tun. Your life is based on his blood. Dein Leben beruht auf seinem Blut. Nothing but the blood of Jesus can cleanse us from our sins. Nichts als das Blut Jesus kann uns von unserer Sünde reinigen. Your life is based on his word. Dein Leben beruht auf seinem Wort. And like we heard, spend time in the word every day, meditate on his word and God will give you success. So wie wir heute gehört haben, lies jeden Tag in seinem Wort und meditiere darüber und Gott wird dir Erfolg schenken. If you need help, we have Bible reading plans at the bookstore. Wenn du dabei Hilfe brauchst, wir haben gute Bibellesepläne im Büchergeschäft. Jesus, we want our lives to be based on you. Jesus, wir wollen, dass unser Leben auf dir beruht. On your word. Auf deinem Wort. On your spirit. Auf deinem Geist. And not on our goodness or on our works. Nicht auf unseren eigenen guten Taten oder auf unseren eigenen Werken. And this summer, Lord, we don't want to take a vacation from you. Und diesen Sommer her wollen wir keinen Urlaub von dir machen. We want to have vacation with you. Wir wollen den Urlaub mit dir machen. And we want to spend time in your presence. Wir wollen Zeit in deiner Gegenwart verbringen. Father, do this in each of our lives. Vater, mach das in jedem von unserem Leben. So that's the question. Das ist die Frage. What are you basing your life on? Worauf beruht dein Leben? And we heard it today. Wir haben es heute gehört. We base it on who he is and what he is has done for us. Es basiert darauf oder beruht darauf, auf wer er ist und was er getan hat. Not what we, who we are and what we've done. Nicht auf dem, wer wir sind und was wir getan haben. And we thank you for this grace, Lord Jesus. Help us to walk in spiritual light this summer. Danke für deine Gnade und hilf uns, dass wir im geistlichen Licht wandeln diesen Sommer. We thank you and praise you. Wir danken dir und preisen dich. Jesus, we pray especially for those who are going after the people marginal, the marginal people. Und wir bitten dich besonders für die Leute, die diesen Menschen aus der Randgruppen nachgehen. Jesus, we thank you so much for Sam and his work with the homeless. Danke dir für den Sam und seine Arbeit mit den Obdachlosen. And we thank you, Lord, for the Kalauks, for their work at Herzwerk, for the prostitutes. Und wir danken dir für die Kalauks, die im Herzwerk mit den Prostituierten arbeiten. We thank you for CVJM and their work with the drug addicts. Und wir danken dir für das CVJM, die mit Drogenabhängigen arbeiten. Jesus, we want to be so part of working in your vineyard. Und Herr, wir wollen so dran teilhaben an der Arbeit in deinem Weingarten. Really show each one of us what our place is in your plan. Und bitte zeig jeden von uns, wo unser Platz ist in deinem Plan. We thank you and praise you. Danken dir und preisen dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.